The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Face of Death Podcast. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich und auf der anderen Seite der Leitung habe ich den Hatti. Hallo Klaus, alles gut? Ja, alles gut soweit. Bei dir auch? Ich denke schon, ja. Oder? Ja. Spannende Uhrzeit haben wir für unsere Aufnahme. So. Abends 8:30, draußen ist schon dunkel. Ja, das passt ja. Genau, und wir wollen mal gucken, wo die Reise heute hingeht. Ja. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, aber als erstes können wir mal so ein bisschen ein paar Sachen gerade rücken und Kommentare und Twitter mal so ein bisschen nochmal ins Leben rufen. Wir haben schon ein paar Follower bei Twitter bekommen, das freut uns auch. Face of _Death, da könnt ihr uns bei Twitter finden. Und wir haben in der Nullnummer doch tatsächlich einen Kommentar aus unserer ersten Folge vom Sönke vergessen. Ja, das stimmt, weil der Sönke schreibt zu unserem Intro, schreibt er, hallo, ich habe mir das Intro jetzt bestimmt schon 10-mal angehört, das ist der Hammer. Mir läuft's jedes Mal eiskalt den Rücken herunter, Gänsehaut pur, liebe Grüße Sönke. Ja, dankeschön Sönke. Der Sönke macht auch einen Podcast und zwar zusammen mit dem Marco, den Camping Caravan Podcast. Die sind noch relativ neu dabei, aber ich glaube, die haben so richtig so eine Lücke gefunden, wo sie gut hinpassen, gell? Ja, genau. So wie wir ja auch hoffen, eine Lücke zu finden. Und vielleicht finden wir ja auch mal einen Fall von einem Hitchhiker, Karawan, Campingmörder. Mal gucken. Oh ja, Mord auf dem Campingplatz. Das wäre was. Dann fahren die beiden nicht mehr los, glaube ich. Ja, dann laden wir die beiden ein. Ganz genau. Ja. Ja, aus der letzten Folge müssen wir noch was gerade rücken. Wir haben da mal ein bisschen nervös ein paar Buchautoren durcheinander gebracht und zwar den lieben Stieg Larsson und den Adler Olsen. Ich meinte natürlich Verblendung von Stieg Larsson und wir haben es, glaube ich, aus Versehen dem Adler Olsen zugeschustert. Und der eine ist, glaube ich, Schwede, der Stieg Larsson, und der Adler Olsen ist, glaube ich, Däne, ne? Genau so ist das. Also, und was die Verwirrung geschaffen hat, ist, dass auch der Adler Olsen seine Romane immer so nur mit einem Wort betitelt. Ne? Da gibt's dann Erbarmung und Schändung und Erlösung. Aber stimmt, der Mann ist Däne und die ganze Sache spielt auch in Dänemark. Das ist hier diese Sonderdezernat-Q-Geschichte mit dem Kommissar Karl Mörk. Was aber auch durchaus lesenswert ist. Also, und da gibt's aber auch Verfilmung und Hörbücher von. Also, das. Ach, von den Adler Olsen gibt's auch Verfilmung schon? Ja, ja, da gibt's eine Verfilmung gibt's schon. Und zwar vom ersten Teil. Das ist da. Okay. Da wird eine Frau in einen, Sauerstofftank eingesperrt hier in so, wie heißen diese Dinger, die hast du beim, wenn du tauchen lernst, auch so eine Druckkammer heißt das, genau. Ja, genau. Genau, und da wird die irgendwie über Jahre festgehalten. Spannend. Buch, Hörbuch, Film, alles gut gemacht. Also an der Stelle sind wir ein bisschen durcheinander, aber ich denke, das ist verzeihbar. Tja, spannend soll ja auch unser erster Fall werden. Viele Leute haben schon gefragt, ja, was macht ihr denn? Und wow, und haben uns schon mal so ein bisschen gefragt und so. Ja, wir können es jetzt ja mal auflösen. Es geht um den Fall, der bekannt ist unter The Boy in the Box oder bei den Amerikanern auch unter dem Namen Americans Unknown Child. Ganz genau. Und ich denke, ich stell den Fall mal kurz vor, oder? Mach mal. Wir sind auf einem Feld am Rande der Susquehanna Road in der Fox Chase Gegend. Das ist in Nordpennsylvania, USA. Hier wurde am 25. Februar 1957 die Leiche eines etwa 4 bis 5 Jahre alten Jungen gefunden, der als The Boy in the Box oder auch als American Unknown Child in die Kriminalgeschichte eingehen sollte. Der nackte Körper des Jungen war in einer billigen Decke eingewickelt und lag mit dem Gesicht nach oben in einem großen Karton. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die Arme waren sorgfältig über seinen Bauch verschränkt und der Körper war trocken und sauber. Finger und Zehennägel waren kurz vor dem Mord geschnitten worden und machten auch einen sauberen Eindruck. Sein Haar war ebenfalls kurz vorher sehr nah beim Kopf und in einer groben und eiligen Art und Weise geschnitten worden. Möglicherweise, um die Identität des Jungen zu verschleiern. Ja, soweit mal die groben Fakten, worum es heute gehen wird. Ja, und der Leichnam des Jungen, der hatte ja noch mehr Merkmale, außer dass die Finger und Zehennägel geschnitten waren. Er hatte diverse Narben, wovon vermutlicherweise 3 von einer Operation herstammen und die anderen 4 kann man nachlesen, ist man sich aber auch nicht ganz sicher, wo die herkommen sollten. Die Füße, die waren sehr schrumpelig. Die Polizei hat das als Waschfrau-Effekt herausgegeben. Ich habe das mal versucht zu googeln und wenn ich Waschfrau-Effekt eingebe, dann lande ich bei diesem Fall. Da dachte ich, okay, ich kannte dieses Wort nicht. Ich meine, das kennt ja jeder, der in der Badewanne gesessen hat, dass er so schrumpelige Haut hat oder so. Also wenn man lange im Wasser sitzt. Außerdem hat er wohl eine Augenverletzung oder ein Augenleiden, weil wenn man ihm mit einer UV-Lampe ins Auge leuchtet, dann fluoresziert das so ein bisschen, das leuchtet dann halt so. Weitere Merkmale bei dem Leichnam waren, dass er wohl 3 Stunden vor dem Tod nichts gegessen hatte, hatte keine Knochenbrüche und ja, wie lange der Tod her ist, 2 oder 3 Tage oder Wochen, konnte man aufgrund des Wetters nicht feststellen. Des Weiteren hat man noch einen Rückstand an Erbrochenem im Magen gefunden und da ist man sich auch noch nicht so ganz so sicher, warum das so ist. Ja, da ist schon sehr viel Geheimnis drin in der ganzen Geschichte, gell? Und das mit dem, was du schon sagtest, mit der schrumpeligen Haut, wenn man im Wasser liegt oder wenn man spült oder so, das kennt man. Was mir dann so als erstes, was mich so ein bisschen erschreckt hat, die haben dann die Fingerabdrücke und die Fußabdrücke genommen und in diversen Krankenhausakten in der Umgebung danach gesucht und konnten das schon nicht zuordnen. Also das hieße ja, wenn ich das richtig verstehe, dieses Kind war niemals in irgendeinem Krankenhaus oder in irgendeiner Akte irgendwo zu finden. Ja, der Titel sagt ja schon Americans Unknown Child. Also nach über 60 Jahren ist auch die Identität des Kindes nicht geklärt, der Mörder auch noch nicht. Man hat auch also nicht nur mit den Krankenhäusern einen Abgleich gemacht, man hat also auch diverse Pflegefamilien kontrolliert und man hat bei den Pflegefamilien festgestellt, dass noch alle Kinder da sind, aber man hat sich dann irgendwann mal die Wissenschaft herangezogen und man ist ja mittlerweile sehr, sehr weit in der heutigen Zeit, was die Medizin betrifft und man hat den Leichnam 1998 nochmal exhumiert und hat ihn auf Mitochondrien-DNS überprüft. Das sind also DNS-Merkmale, die man auf, also wo man Verwandtschaft, dann also Rückschlüsse auf die Verwandtschaft ziehen kann. Ja, aber halt auch nur auf die Verwandtschaft, ne? Das heißt, das wäre kein Hinweis auf den tatsächlichen Mörder gewesen, sondern nur, ob es überhaupt Verwandtschaft gibt. Aber auch das ist ja, so wie ich es verstanden habe, im Leeren verlaufen irgendwo, ne? Das ist total im Leeren verlaufen, weil man kann auch mit diesen Mitochondrien, dieser DNS, auch mehr oder weniger nur die Mutter, also den weiblichen Teil herausfinden, weil bei männlichen Mitochondrien gibt es sehr, sehr selten, was zumindest die Informationen von Wikipedia herausgeben. Dann würde ich sagen, an der Stelle Beweise. Das ist ja eigentlich das, was man auch so kennt in dem Mordfall. Man sucht ja erstmal nach Beweisen oder Hinweisen. Da haben wir hier in dem Fall zwei Stück. Und zwar einmal geht's um die Kiste, in dem der Junge gefunden worden ist. Und zwar ja, das ist ein Karton. Ein Karton ist es, genau. Und zwar, ja, schon fast ein bisschen, birgt schon eine gewisse Komik. Der Karton war ein Karton, in dem Babywiegen transportiert und verkauft worden sind damals. Das ist scheinbar eine bestimmte Marke und offensichtlich konnte man das sogar zuordnen, in welchem Geschäft das verkauft worden ist. Und zwar ist da die Rede von der JCPenney Filiale. Und zwar ein ganzes Dutzend haben sie davon verkauft. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, konnten sie bis auf eine alles noch zuordnen, wo sie die hinverkauft haben. Und vor allem, wenn man sich den Zeitraum anguckt, vom 3. Dezember 1956 bis 16. Februar 57, wurden die verkauft, dieses Dutzend, und eine konnte halt nicht zugeordnet werden. Und es gab auch keine Fingerabdrücke an dieser Kiste. Lediglich gab es wohl einen weißen Abstrich in der Kiste, was Rückschlüsse darauf schließen lässt, dass das also so eine weiße Babywiege war. Ich weiß gar nicht, ob es diese, ich kenne das noch von mir früher, meiner Mutter hatte glaube ich auch sowas, aber ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Babywiegen? Also ich weiß, können sich vielleicht einige gar nicht vorstellen, was das ist. Ach doch, ich glaube, das gibt's immer noch. Wir haben jetzt für unsere Kinder keine gehabt extra, aber geben tut's das bestimmt noch. Da müsste man mal hier, wie heißen die, Pränatal oder wie heißen die Läden, ne? Mal abklappern. Ja. Da bin ich aber auch zu weit weg jetzt. Aber irgendwie finde ich das halt so, das ist so grotesk irgendwie, ne? In so Babywiegenkarton so ein totes Kind quasi, ja, zu beerdigen eigentlich, ne? In dem Falle dann, ne? Ja, aber das ist ja nun auch schon der zweite groteske Hinweis bei dieser Leiche des Babys. Ist ja das erste, was du ja schon sagtest, ist ja, dass es wirklich komisch ist, dass dieses Kind in diesen Krankenhäusern nicht registriert ist, keine Fingerabdrücke, keine Fußabdrücke es gibt und dass von diesen Dutzend Kartons nur einer nicht identifiziert worden ist. Das ist ja schon alles sehr, sehr spooky, finde ich. Und vor allem, dass die so genau wissen, wie viel sie verkauft haben, weil das kommt ja, dann kommen wir mal zum zweiten Beweis, da ist ja dasselbe, da geht es um eine Männerkappe, also irgendeine Mütze. Und auch da konnte man wohl irgendwie genau herausfinden, dass es eine gewisse Anzahl gab, die davon verkauft worden sind und ja, eine Verkäuferin sich sogar noch erinnern konnte, dass sie die an einen Mann verkauft hat, der Arbeitskleidung anhatte. Ausländischen Akzent und blondes Haar. Also das finde ich, das muss ja irgendwie ein Dorf sein dann da, oder? Wenn die Leute da so genau jeden sie kennen. Sie konnte sich auch erinnern, dass er dem Kind ähnlich sieht und das, also von diesen 12 Kappen oder Männerkappen, wie sie genannt werden, das sind Sonderanfertigungen gewesen, das wusste die Verkäuferin auch noch und zu dieser Kappe ging ein Trampelpfad, also von der Leiche des Kindes direkt zu so einer Kappe hin. Das ist also bei der Beweisaufnahme der Polizei also auch noch festgehalten worden. Ja, also das finde ich schon ganz schön creepy, dass sie da so genau das nachvollziehen können. Aber wenn wir ehrlich sind, genutzt hat es nichts, ne? Nee, also es gibt ja also eine Menge Zeugen und auch eine Menge Theorien. Also wir werden natürlich also in unserem Podcast, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, keine Verschwörungstheorien hier aufstellen. Also wir, da kommen wir später noch zu. Also wir haben zwei offizielle Theorien, so nenne ich es mal, und zwei Theorien, die ich glaube eine Bloggerin oder so aufgestellt hat oder gefunden hat, ne? Ja, das sind Theorien, die halt einfach so im Netz zu finden sind zu der Geschichte, obwohl die eine davon, die jetzt tatsächlich nicht in Wikipedia zu finden ist, hat insofern doch eine gewisse Aussagekraft, weil das von so einer Gesellschaft kommt, die sich damit beschäftigt, gerade so ungelöste Fälle weiter zu beobachten und weiter Beweise zu sammeln. Das werden wir aber später nochmal genau erzählen, um wen es sich da handelt, wenn wir zu den Theorien kommen. Aber spannend ist ja erstmal, was es eigentlich an Zeugen gibt, oder? Ja, das ist also sehr, sehr crazy. Also, ja. Also wir haben uns da im Vorfeld schon drunter gehalten und haben gesagt, das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, es ist ganz, ganz komische Zeitgenossen dabei. Magst du mal anfangen? Ja, der erste ist der Frederick J. Ich weiß nicht, spricht man ihn aus? Benonis? Benonis, würde ich sagen. Benonis, ja. Amerikanisch. Benonis. Der hat die Leiche am 25. Februar 57 gefunden, hat aber die Polizei erst einen Tag später um 10 Uhr morgens am 26. angerufen und hat halt erzählt, dass er die Leiche gefunden hat, nachdem er auf der Straße einen Hasen gesehen hat, angehalten hat und ist diesem Hasen ins Unterholz gefolgt und hat, während er dem Hasen gefolgt ist, diverse Bisamrattenfallen gesehen. Und dann ist er auf diesen Karton gestoßen, hat erst gedacht, es ist eine Puppe oder vielleicht doch ein Kind. Und aus Angst hat er sich nicht gemeldet. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, wahrscheinlich, weil er jungen Frauen in der Nähe hinterher spioniert hat, also in der Nähe war eine Schule und dort hat er wohl jungen Frauen hinterher spioniert. Er wurde damals an einen Lügendetektor angeschlossen und der verlief positiv, also das war alles okay für ihn. Und das ist schon sehr spooky, wo ich gedacht habe, warum hält einer auf offener Straße an und rennt einen Hasen hinterher? Ich meine, wir haben uns da beide drüber unterhalten, aber wir wissen nicht, warum. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich von A nach B will und da läuft ein Häschen vorbei, dass ich da extra anhalte und hinterher renne. Ja, aber das ging jetzt dann in den Bereich der Spekulation, was dieser Mensch da genau in dem Wald getrieben hat. Ja, also ob er sich, wir sagen es mal ganz klar im Vorgespräch, ob er sich jetzt selbst befriedigt hat, weil er jetzt irgendein junges Mädel gesehen hatte und hat einfach diesen Hasen als Vorwand genommen und die Leiche gefunden. Das sind alles Spekulationen, die wir jetzt so mal gesagt haben, oder dass er sich, keine Ahnung, seiner Klamotten entledigt hat. Also das steht nirgends oder so, aber der Polizei zu erzählen, dass er hat angehalten und im Hasen hinterhergelaufen ist, also Hut ab, wenn er so schnell ist. Ja, aber Lügendetektor hat ja gesagt, irgendwie ist Wahrheit drin, weil den Test hat er wohl mit Bravour bestanden, auf jeden Fall. Ja. Die zweite Zeugin, die sich gemeldet hat, die wird leider, da haben wir keinen Namen, die wird hier nur unter Amateurkünstlerin geführt. Und die will den Jungen in einem Bus gesehen haben, der nach Philadelphia gefahren ist. Und der Junge habe in den Armen eines Mannes geschlafen. Was sie dann gemacht hat, sie hat wohl als Künstlerin eine Zeichnung angefertigt von dem Mann, so wie sie es sich erinnern konnte, und an die Polizei übergeben. Aber leider hat das nicht viel geholfen. Aber da hätten wir zumindest den Bezug zu der Mütze, die gefunden worden ist, ne? Weil hier das erste Mal ein erwachsener Mann ins Spiel kommt, der irgendwie mit dem Kind unterwegs war. Ja, aber das war nicht das einzige Mal, dass ein erwachsener Mann ins Spiel kam. Eine Kellnerin aus Wellington, Delaware, hat im März 1957 sich auch bei der Polizei gemeldet und sie hat gesagt, dass sie von ihrem Arbeitsplatz gesehen hat, wie ein Mann mit einem Kind Hand in Hand an ihrem Arbeitsplatz vorbeigegangen ist und der Mann sprach davon, dass er unbedingt einen Zug nach Philadelphia erwischen müsste und dann war ja noch eine Geschichte mit einer Frau, die von einem Mann gesehen wurde, in der Nähe des Fundortes, ne? Ja, den Zeugen gibt's auch noch. Der war wohl mit dem Auto unterwegs, genau in der Gegend, und hat dort eine Frau und deren Tochter, gell? Eine große Tochter dann wohl gesehen, die auf einem Parkplatz standen und irgendwie im Kofferraum rumgefingert haben. Und der hat halt gedacht, oh, das schaut ja aus wie eine Reifenpanne. Ist wohl dann langsam mal rangefahren und kann man sich ja vorstellen, wie man so macht, ne? Fenster runterkurbeln, kann man euch irgendwie helfen? Ist irgendwas, Reifenpanne? Soll ich mal Reifen wechseln oder was? Und ja, er hat keine Antwort gekriegt, kein Nix, und die haben sich wohl von ihm weggedreht, und so wie er es dann sagt in der Zeugenaussage, hat er auch das Gefühl gehabt, sie haben bewusst versucht, das Nummernschild auch zu verdecken. Also das war ihm schon alles ein bisschen komisch und unheimlich, aber er ist dann halt weitergefahren, weil wenn die keine Hilfe wollen und nix, dann fährst du halt weiter. Hat sich aber später, glaube ich, dann, wo die Geschichte aufkam, dann auch bei der Polizei gemeldet und gesagt, also mir ist da schon was Komisches aufgefallen da an dem Tag. Tja, dann gab es einen Friseur namens Max Schellinger aus Philadelphia, und der ist sich ziemlich sicher, dass er dem Jungen die Haare geschnitten hat. Aber eine Suche in der Umgebung zusammen mit der Polizei nach der Familie blieb erfolglos. Da hat man also nichts gefunden. Ja, der Friseur hat damals wohl gesagt, der Junge hätte ihm wohl erzählt, er wird ja irgendwie in der Nähe wohnen, genau, und hätte auch Geschwister, und dann ist man wohl losgegangen und hat versucht, irgendeine Familie zu finden. Ja, man hat gesagt, 5 Brüder, eine Schwester, hat er ja erzählt, und er würde halt in der Nähe wohnen. Und deswegen haben sie so ein Haus-zu-Haus-Durchsuchung gemacht und haben da halt alles abgeklappert, aber man hat nichts gefunden. Ja, da gab's nicht. Ja. Und dann hat sich der junge Mann, der war damals 18, John Pawlowski, noch gemeldet, der nämlich die Bisamrattenfallen aufgebaut hat in dem Wald. Genau. Weil auch der hat wohl den Jungen gefunden, aber war wohl damals zu eingeschüchtert und zu verwirrt, um sich irgendwie bei der Polizei zu melden. Der gibt dann an, er hätte das am 23. Februar 1957 schon gesehen, was da los ist, aber ja. Gut. Na gut, das ist kann man auch verstehen, ne? Das ist jetzt 2 Tage vorm tatsächlichen Fund gefunden wurde, die Leiche am 25. Aber das ist jetzt so der Fall mit den ganzen Zeugen. Fanden wir halt sehr, sehr strange, spooky, gruselig. Also wenn man sich das jetzt alles mal bildlich vorstellt, so eine verlassene Straße irgendwo Philadelphia, die sind ja alle ziemlich lang, die Straßen. Und die haben dann halt irgendwie Sand und dann hier halt ihre Sträucher, die da stehen. Ja, und dann hält dann dieser Junge an, der da am Hasen hinterherjagt, oder der andere Junge, der seine Bisamrattenfallen aufstellt, und findet halt einfach eine Leiche, die absolut nicht identifiziert werden kann. Bis heute nicht. Also selbst mit DNS-Vergleichen ist es nicht möglich, diese Leiche zu finden. Da müssen natürlich auch irgendwelche Theorien her. Und Theorien gibt es also auf diversen Internetseiten und auch bei Wikipedia. So, ich nenne es einfach jetzt mal so 2 so offizielle. Die eine ist die Pflegefamilie, ne? Genau. Und zwar ist diese Theorie aufgestellt oder begründet durch einen privat ermittelten Leichenbeschauer. Der Name ist Remington Bristow. Remington passt ja, ne? Remington Steel. Und zwar verdächtigt der oder hat auch sein ganzes Leben lang die Pflegefamilie im Verdacht gehabt, die da Nähe des Fundortes wohnt, weil er der Meinung war, dass es sich bei dem Jungen um ein leibliches Kind der Pflegeeltern handelt, weil die entsprechenden behördlichen Stellen haben das ja abgeklopft bei den Pflegefamilien, ob die Kinder, die da in Pflege gegeben sind, alle da sind. Die waren alle da. Also sagt er, okay, wenn die alle da waren, dann wird es vielleicht ein ja ein leibliches Kind dieser Familie gewesen sein. Ja, da fragt man sich natürlich, wie kommt der da drauf, ne? Ja. Ja, und jetzt kommt die Beweiskette. Magst du die vorlesen? Weil die finde ich granatenscharf mit dem Ententeich zum Beispiel. Ja, und er hat gemeint, dass die Füße und die Hände dort ja drinne gebadet worden sind oder dass er da drinne gelegen hat mit seinen Beinen und Füßen und allein die Tatsache, dass auf dem Grundstück, wo diese Familie wohnt, ein Ententeich angelegt ist, das war für ihn schon Ausschlag genug zu sagen, ja, und genau da hat der Junge gelegen und deswegen kommen diese wie war das, Waschfrauen Spuren, was hast du vorhin gesagt? Das ja, habe ich jetzt. Ja. Irgendwas. Ja, genau. Ja, das finde ich schon, das finde ich ein bisschen hanebüchen. Das ist weit hergeholt. Ja. Das andere, okay, was sie auch gefunden haben in dem Haus, war tatsächlich eine Wiege, so eine Babywiege, genau von der Bauart, die zu dem Karton passt. Da würde ich sagen, okay, das, ja, da ist schon ein bisschen mehr Futter hinter, ne? Hinter der Vermutung dann. Tja. Ja. Also das ist schon eine ziemlich strange Theorie, die da hervorgekommen ist. Ja, aber und er hat auch nie aufgehört, die zu verdächtigen, ne? Das finde ich auch. Also das war dem sein Lebensinhalt irgendwie, weil. Das war seine Lebensaufgabe. Ja. Dann hat er noch irgendeinen Arzt ausfindig gemacht, wo er gehofft hat, noch Unterlagen zu bekommen, aber auch das ist im Sand verlaufen. Ja, die Frau vom Arzt hat halt gesagt, ich habe alles vernichtet von meinem Mann, der ist gestorben schon, der Arzt. Ja. Und ja, das war so eine Lebensaufgabe von ihm. Ja, die Polizei hat sich darauf nicht eingelassen, das können wir auch sagen an der Stelle dann. Ne? Die hat die Pflegefamilie mehrfach verhört und das fand ich auch unglaublich. Die haben das letzte Mal 1998 nochmal die Pflegefamilie, das sind 41 Jahre später. Das ist also zu der Zeit, wo die Leichen nochmal exhumiert haben. Ja, gut, genau. Das passt dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Dann sind die da nochmal angetanzt. Das heißt, 41 Jahre ist ja auch für diese Pflegefamilie, das muss ja immer irgendwie im Raum gehangen haben, noch bei denen, ne? Tja. Das ist schon ziemlich strange. Ja. Gut, kommen wir zum Theorie 2. Ja, kommen wir zum zweiten Fall oder zur zweiten Theorie zum Fall. Und zwar die sogenannte MS-Geschichte. Das hat jetzt nichts hier mit Sadomaso zu tun. Und zwar geht es um, ja, ich habe auch im ersten Moment, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, was ist das? Echt? Ich habe an die MS Berlin gedacht und an eine Kreuzfahrt. Aber die MS-Dame wird ja nur mit dem Buchstaben M bezeichnet und hat den Namen Martha. Und jetzt wird's noch skurriler und noch spooky-mäßiger. Im Februar 2002, also wir denken zurück, 1957 wurde das Kind ermordet, meldete sich eine Frau, die sich als Martha bezeichnet wird. Ihre Mutter habe den unbekannten Jungen im Jahre 1954 von seinen leiblichen Eltern adoptiert und anschließend im Keller gehalten. Und der Junge wurde getötet, nachdem er sich in der Badewanne übergeben hat. Das passt ja zu dem Rückständen, was wir am Anfang gesagt haben, dass er da was im Magen hatte, also Erbrochenes, das passt ja auch dazu. Richtig. Und um die Identität zu verschleiern, wurden ihm die Haare geschnitten. Das passt jetzt aber wiederum nicht zu einer Aussage von dem Friseur, der sich ja ziemlich sicher war, die Haare von dem Jungen geschnitten zu haben. Ja, und sie hat dann den Jungen ins Auto geladen und einen Karton zu diesem Fundort abgeladen oder so. Ich meine, gut, das ist auch so eine Hanebüchen-Geschichte. Ich meine, das weiß ja jeder, dass dieses Kind da in diesem Karton abgeladen worden ist. Und ja, das klingt auch alles sehr, sehr strange, finde ich. Also ja, vor allem aufgenommen worden ist diese Aussage ja, nachdem die Geschichte von dem Autofahrer schon bekannt war. Diese Autopannengeschichte. Genau, die Autopannengeschichte. Die kommt jetzt da, spielt da jetzt natürlich auch rein. Ja. Und diese Frau M. Punkt, sag ich mal, die hat dann halt behauptet, sie hätte das schon mal viel, viel früher bei irgendeiner Psychiaterin erzählt. In der Sitzung erzählt. Das ließ sich aber auch nicht irgendwo verifizieren, dass dem wirklich so war. Im Gegenteil, damit angefangen hat, dass sie in psychiatrischer Behandlung war, haben die ermittelnden Behörden natürlich gleich mal gesagt, okay, da müssen wir natürlich mit einbeziehen in unsere Denke, wenn sie da sowieso in so psychiatrischer Behandlung sind, inwieweit wir dann das für wahre Münze blub blub nehmen können. Ja. Ja. Ja. Ganz komisch auch. Also ihr merkt schon, wir haben uns da also jetzt einen Fall wirklich rausgesucht, also der sowas von widersprüchlich in sich selber ist. Ja, und alleine, dass diese Identität nicht geklärt werden konnte, das ist schon sehr, sehr komisch in dem Fall. Also Identitäten können ja meistens geklärt werden. Ist ja nicht so, dass das Kind ja nicht mehr zu identifizieren war. Also man konnte ja sehen, es ist ein Kind und ja, zwischen 3 und 6 Jahren und es war ja nicht verbrannt oder verstümmelt oder so. Das sind jetzt zumindest die beiden Theorien jetzt erstmal gewesen, die man auch auf offiziellen Seiten findet, was wir euch verlinken werden und auch im Wikipedia-Artikel. Aber dann gibt es noch eine weitere Theorie zum Fall und zwar von einem Zeichner, Klaus. Was hast du da gefunden? Das finde ich ja auch sehr, sehr komisch. Ja, und zwar ist das ein Mensch, der nennt sich Frank Bender. Das sind ja alles Amerikaner, müssen wir dann entsprechend aussprechen. Und zwar ist das seines Zeichens ist er Forensic and Fine Artist. Also das heißt, er macht Kunst mit menschlichen Körpern. Ich wollte gerade sagen, forensisch ist ja... Ja, und mit toten Sachen auch. Mit Leichen, ja, forensisch, ja, so. Ja, genau. Den findet man im Internet auch, hat auch eine eigene Seite, aber das ist eigentlich gar nicht so das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, der ist Mitgründer dieser vorhin schon angesprochenen FIDOC Society. Und das ist so ein Club, wenn ich das richtig verstehe, sind das Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ja, so nicht gelöste oder so ungeschlossene Fälle weiter zu verfolgen. Und zwar werden die auch geführt als internationaler Zusammenschluss von Ermittlern. Und zwar sind da wirklich also ja namhafte Leute mit dabei. Ja, also aus der damaligen Zeit, ja. Ja, Kriminalkommissare, die im Ruhestand sind und was weiß ich. Und die haben sich diesem Fall halt auch nochmal angenommen. Und dieser Frank Bender, der kommt jetzt mit einer ganz anderen Theorie daher, weil der sich damit beschäftigt hat, warum dieser Junge einfach nicht erkannt wird und auch in der Nachbarschaft nicht und nirgendwo. Und der geht jetzt davon aus, dass es so war, der Junge wurde einfach immer als Mädchen ausgegeben. Also das, wie ich das am, also die beiden Theorien, die hast du jetzt gefunden, die wir jetzt haben, das habe ich mir auch gedacht. Haare schneiden, das klingt mir schon irgendwie so, die wollen da echt was verschleiern. Ja, das wird halt passen, ne? Wenn der vorher lange blonde Haare hat und als Mädchen angezogen und immer auch als Mädchen durchgegangen ist und die Polizei kommt und sucht nach einem Jungen. Ich meine, haben wir das überhaupt schon gesagt, dass sie ja großflächig gesucht haben, ne, mit Plakaten, mit quasi ganz genau. Ja, das klassische auf die Milchtüte drucken, was so in Amerika gern gemacht wird, vermisster Junge. Wir können ja mal dieses Plakat, das können wir ja mal mit in den Beitrag zu dieser Folge mal mit reinladen, das können wir dann mit reinsetzen. Das können wir machen, das könnten wir voll mitgeben, ja. Das war ja auch irgendwie so ähnlich wie Aktenzeichen XY war ja auch, aufgrund dessen ist ja diese Internetseite entstanden oder ist diese Organisation entstanden, die du jetzt gerade angesprochen hast? Die Organisation ist jetzt nicht nur diesen Fall betreffend entstanden. Ah, okay, dann war es diese offizielle Internetseite, glaube ich. Genau. Es gibt in Amerika auch so eine Art Aktenzeichen XY Serie oder Folge und aufgrund dessen hat man dann auch diese Americans Unknown Child Seite ins Leben gerufen. Also wenn man sich die Seite anguckt und sich das ein bisschen durchliest oder so, da stehen dann auch so Warnhinweise drin: Achtung, sind Bilder bei, die man vielleicht nicht sehen möchte. Ich finde sie jetzt nicht so tragisch, die Bilder, die man da sieht oder so, weil wenn man bei YouTube mal eingibt, Americans Unknown Child oder The Boy in the Box, dann kriegt man also lauter Videos mit diesen ganzen Bildern, die auf diesen Internetseiten sind. Ja, da liegt eine Leiche, aber Ja gut, muss man in dem zeitlichen Zusammenhang sehen, ne? Ja. Wenn das so heutzutage ist es schon alles ein bisschen heftiger, auch was die Leute wegstecken können. Und damals war das wahrscheinlich schon dann teilweise für viele befremdlich, ja. Eine weitere Theorie oder die vierte Theorie, die man gefunden hat, ist eine Internetseite, wo es aber keinen Namen zu gibt, wer die pflegt oder benutzt oder so. Da werden Bilder von einer überforderten jungen, alleinstehenden Mutter in den 50er Jahren gezeigt, die von der eigenen Familie verstoßen wurde. Wird der Tod des Jungen als Unfall absichtlich oder unabsichtlich und nicht ganz klar dargestellt? Also das ist auch nur wieder eine Theorie, die irgendwelche Leute sich da aus den Finger gesaugt haben. Und die Art und Weise, wie das Kind danach nochmal gewaschen wurde und die Haare geschnitten wurden und die Finger und Fußnägel, lässt den Autor dieser Internetseite zum Schluss kommen, dass es sich da um die Mutter dieses Jungen handeln muss. Und das ist schon was Verschwörungstheorie. Ja, das finde ich auch von allen Vieren die sehr weit hergeholteste. Halt einfach zu sagen, bringen wir es in den zeitlichen Rahmen und eine alleinstehende Frau, junge Frau mit einem Kind völlig überfordert, die dann einfach irgendwo dann mal ausgeklinkt ist und dann halt versucht hat, das Kind verschwinden zu lassen und auch die Identität zu verschleiern, einfach um für sich selbst, so schreiben sie es zumindest auf der Seite, einen Neuanfang zu machen irgendwo, ne? Ja. Obwohl man sich auch nicht ganz sicher ist, ob es nicht auch ein Selbstmord. Ja, genau. Selbstmord sein könnte. Ja, Selbstmord-Szenario sein könnte. Also das heißt, erst das Kind umbringen, dann sich selber. Aber dagegen wird halt sprechen, dass keine entsprechende tote Frau im passenden Alter zur selben Zeit in ungefähr der Gegend gefunden worden ist. Das wird dann auch nicht zusammenpassen. Aber man sieht, dieser Fall ist offensichtlich so so mysteriös, dass sich wirklich Leute Mühe machen, eine Homepage da draus zu machen. Ja. Und die wird auch tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, noch gepflegt. Die wird gepflegt. Noch gepflegt. Ja. Mhm. Da gibt's auch noch ganz, ganz viele Zeugen, die da alle noch was gesehen haben wollen, die wir heute mal rauslassen, weil es teilweise sehr abstrus ist, was dann da an Informationen kommt. Ja, man hat also den Fall 1998 halt wieder aufgerollt. Genau. Da ging das halt los mit diesem DNS-Abgleich, mit diesen Mitochondrien. Ja. Und also diese Mitochondrien, das können wir nochmal ansprechen, also findet man also überwiegend im Plasma der Eizelle der Mutter. Und deswegen halt auch die Aussage von mir vorhin, dass also man hier versucht hat, irgendwie also weibliche Verwandte, sprich die Mutter, zu finden. Und seit 1998 gehen halt immer wieder Hinweise ein, aber die sind wirklich so weit hergeholt. Also das jetzt hier wirklich alles anzusprechen, das ist also wirklich nicht relevant. Und wahrscheinlich wird man die Identität dieses Jungen und den Mörder wahrscheinlich, das wird man wahrscheinlich nie klären. Das denke ich auch. Da ist die Zeitspanne auch zu lang. Und was aber interessant ist, und das haben wir uns ja hier auch noch notiert, dass dieser Fall offensichtlich so viel Brisanz hat, dass er sogar bis in eine amerikanische Fernsehserie reingeschafft hat. Ja, und wir als Netflix-User und Amazon Prime-User können es nicht gucken. Nein, leider nicht. Geht um die Serie Cold Case und in Season 1 und Episode 14 oder 14 wird genau der Fall The Boy in the Box behandelt. Dazu gibt's natürlich auch einen Link von unserem Beitrag und mal gucken, ob wir irgendwo mal die DVD auftreiben können. Oder vielleicht hat ja einer unserer Hörer diese DVD und sagt, komm, hier, guckt's euch an, schickt's mir zurück, hat so viel Vertrauen. Es wird mich, ja, es wird mich interessieren, weil ich meine, wir sind jetzt am Ende dieses Falls und ich meine, wir sind natürlich also da mit mulmigen Gefühlen rangegangen, haben gesagt, okay, interessiert das irgendwen? Also zumindest kann ich sagen, mir hat das ja erstmal super viel Spaß gemacht und wenn sich das nur 2, 3 Leute anhören, ich meine, wir werden natürlich auch von Fall zu Fall mit der ganzen Geschichte wachsen, denke ich. Ja, also mir hat es auch unheimlich Spaß gemacht. Ja, Spaß traut man sich fast gar nicht zu sagen. Ja, gut, ich meine, aber klar, es ist interessant, sich mal sowas vorzunehmen und sich reinzuarbeiten, ne? Das ist also. Ja, ich meine, klar, ich habe jetzt so ein bisschen andere Podcast-Projekte. Du bist ja eher so auch der Personal Lava Podcast, da bin ich ja auch oder so. Ja. Aber das ist schon ein bisschen Arbeit, was wir hier in Arbeit reingesteckt haben. Ich habe hier 5 Blätter liegen. Ich habe das Ganze dann nochmal in digitaler Form vor meiner Nase liegen. Ja. Klaus hat das dann auch alles nochmal schön aufgearbeitet. Der hat halt einfach zu viel Zeit. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat das erstmal gefallen. Wir werden uns die Tage jetzt mal hinsetzen ans Internet und werden uns dann mal den nächsten skurrilen Fall raussuchen. Also wie gesagt, es muss nicht immer in die USA gehen, aber wir dachten halt, okay, wir nehmen jetzt wirklich mal so ein richtiges Schmankerl, also so ein richtiges Highlight, was ein wirklich bekannter, markanter Fall ist, der in Amerika ja absolut bekannt ist, der Fall allein durch diese Internetseite. Sicherlich werden wir auch mal nach Europa oder nach Deutschland kommen, denke ich einfach mal. Da gibt's ja auch genug interessante Fälle. Ganz gewiss, aber für heute The Boy in the Box. Das war spannend. Das erstmal. Ja, ich weiß nicht. Hast du was Spannendes für die Hörer noch? Das Krimi-Rätsel? Ich hab ein Krimi-Rätsel, ja, genau. Und zwar, und das Schöne ist, du hast es auch noch nicht gehört. Das heißt, du darfst auch noch mitraten. Mhm. Yes. Und zwar habe ich rausgesucht folgende Namen: Martha Turner, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strike und Mary Jane Kelly. Was haben diese 5 Frauen gemeinsam? Das kann man rausfinden. Und eine Zusatzfrage, wer sich viel Mühe gibt, der letzte Name, Mary Jane Kelly, unterscheidet sich in einer ganz kleinen, aber wichtigen Nuance von den anderen 4. Da bin ich gespannt, ob es einer herausfindet, wer diese 5 Frauen sind. Es geht natürlich um einen Kriminalfall, das ist klar. Ja, dann können wir an dieser Stelle mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Servus. Case closed.